Turn with me to the book of Daniel. Blättert zum Danielbuch, chapter 2. Kapitel 2. There's a verse in the book of Daniel that struck me in my heart 26 years ago. Vor 26 Jahren hat mich ein Vers aus dem Buch Daniel berührt, tief im Herzen. It changed my life. Und diese Worte haben mein Leben verändert. And it keeps changing my life whenever I read it. Und sie verändern mich immer noch, wenn ich diese lese. It's in verse 44. Es ist der Vers 44. But let's pray first. Aber beten wir zunächst. Father, I pray that you would bless these words to our hearts. Vater, ich bete, dass du diese Worte in unseren Herzen segnest. In Jesus' name we ask. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen. It says, in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. Da heißt es, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Who these kings are, we don't know. Von welchen Königen hier die Rede ist, wissen wir nicht. We know that there's 10 of them. Wir wissen, dass es 10 davon geben wird. If you read the verses before. Wenn ihr die Verse davor studiert. But to speak on the verses before is a whole seminar. Aber wenn wir uns mit den Versen davor beschäftigen würden, wäre das ein ganzes Seminar. So we'll skip that tonight. Also lassen wir das heute Abend. But there's some kings coming or presidents of countries. Aber es ist die Rede von einigen Königen oder Präsidenten, die aufkommen werden. We could substitute the word presidents in there. Man könnte auch hier das Wort Präsidenten einfügen. In the days of those presidents or leaders of countries. Also in diesen Tagen, wo diese Präsidenten an der Macht sein werden, diese Führer der Länder. The God of heaven will set up a kingdom. Da wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, which will never be destroyed, das ewig nicht zerstört werden and wird. That kingdom will not be left for another people. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. It will crush, it will crush and put to end all these kingdoms. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. And it will itself endure forever. Selbst aber wird es ewig bestehen. Now turn to chapter 7. Blätter zu Kapitel 7. Another vision, eine andere Vision. Speaking of the same thing. Es ist die Rede von derselben Sache. But we won't get into the vision tonight. Aber wir beschäftigen uns heute Abend nicht mit dieser Vision. Verse 13. Vers 13. I kept looking into the night visions. Ich schaute in Gesichtern der Nacht. And behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. And to him was given dominion. Und ihm wurde Herrschaft gegeben. Glory. Und Ehre. And a kingdom. Und Königtum. That all the peoples, nations and men of every language might serve him. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. His dominion is an everlasting dominion. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Which will not pass away. Die nicht vergeht. And his kingdom is one which will not be destroyed. Und sein Königtum ist so, dass es nicht zerstört wird. Now flip over with me to the book of Revelations. Blättert mit mir nun zum Buch der Offenbarung. The book of Daniel is the revelations of the Old Testament. Das Buch Daniel ist ja die Offenbarung des Alten Testaments. And Daniel and Revelations go hand in hand. Und Daniel und Offenbarung, die muss man nebeneinander lesen. Now look at Revelation 7. Offenbarung 7. See, because there's a kingdom coming. Es wird ein Königtum aufkommen. The Lord Jesus is returning soon. Der Herr Jesus wird bald zurückkommen. No one knows the day or the hour. Niemand kennt den Tag oder die Stunde. Our Lord Jesus said, hat unser Herr gesagt. Only his Father in heaven. Nur der Vater im Himmel weiß Matthew es. Chapter 24, verse 36. Matthäus 24, 36. Only my Father knows. Nur mein Vater weiß das. But the kingdom is coming. Aber das Königtum wird kommen. All eyes are on Israel. Alle Augen sind auf Israel gerichtet. What is happening in Israel is indicating the time of the coming. Und was da in Israel geschieht, das zeigt uns, wann Jesus wiederkommen wird. See, because this whole kingdom will come from Israel to the world. Weil dieses ganze Königreich wird von Israel auf die Welt kommen. The Lord Jesus Christ will reign in Jerusalem. Und der Herr Jesus wird in Jerusalem regieren. He will reign there. Er selbst wird dort and regieren. And his blessings will flow to the whole world. Und seine Segnungen werden auf die ganze Welt überfließen. At the moment Israel does not recognize Jesus Christ as their Messiah. Und jetzt erkennt Israel noch nicht Jesus als ihren Messias. But the day will come when they do. Aber dieser Tag wird kommen, wenn es so sein wird. But before that day comes, aber bevor dieser Tag kommt, God is going to have to work tribulation into the nation. Muss Gott die Trübsal hineinbringen in die Nationen. What we see today is just a foretaste. Und was wir heute sehen, ist bloß ein Vorgeschmack. Jeremiah prophesied in chapter 30. Der Jeremia hat prophezeit in Kapitel 30, Vers 7, of the time of Jacob's trouble. Von der Zeit Jakobs Trübsals. Jesus spoke about it. Jesus spoke about it in Matthew chapter 24. Und Jesus hat davon gesprochen in Matthäus 24. Verse 21. Vers 21. He said, "Tribulation will come upon the earth as never before." Er hat gesagt, die Trübsalzeit wird auf die Erde kommen, wie es noch nie zuvor geschehen war. This is Jacob's trouble. Das ist die Zeit Jakobs. And the Jewish people will come under a great persecution in the future. Und alle Juden werden große Verfolgung erleiden in der Zukunft. Because it's leading up to the coming of Christ. Weil das eben hinführt auf das Wiederkommen von Jesus Christus. The prophet Zechariah said, and they will look upon the one whom they pierced. Im Buch Zacharia steht, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. And they will weep. Und sie werden weinen. They will receive their Messiah. Sie werden ihren Messias empfangen. And now we are just before that time. Und nun befinden wir uns vor dieser Zeit. We are before the time of great tribulation that's coming. Wir sind vor dieser großen Trübsalzeit kommen. Revelation chapter 6 is going to begin to open in the coming days or weeks, months or years. Und Offenbarung 6 wird sich in den kommenden Tagen, Monaten und Jahren ereignen. Starting with Revelation 6 leading all the way up to Revelation 19 with the return of the Lord. Und es beginnt bei Offenbarung 6 bis hin zum Kapitel 19 der Offenbarung, bis eben der Herr wiederkommt. And 7 years will precede the return of Jesus Christ in all of his glory. Und 7 Jahre werden der Wiederkunft Jesus Christus in seiner Herrlichkeit vorausgehen. 7 years of difficulty upon the earth. Und zwar 7 Jahre der Schwierigkeiten auf where dieser God Erde. Will shake the earth. Die werden die Erde rütteln. Because of his love. Wegen seiner Liebe he will wird er das shake machen. The earth. Er wird die Erde wachrütteln. Because he's about to return. Weil er eben dann wiederkommt. He will shake the security of men's lives. Er wird die Sicherheit der Menschen rütteln. If you read from Revelation 6 on, und wenn ihr lest von Offenbarung 6 don't an beginnend, read it before you go to sleep. Aber lest das nicht, bevor ihr schlafen you may geht. Not sleep. Weil vielleicht schlaft ihr dann nicht gut oder it's, gar nicht. It's a terrible day. Es ist ein ganz schlimmer Tag. And we are before that time. Und wir befinden uns vor dieser Zeit. And as we look to Revelation chapter 7 now. Und wenn wir nun in Offenbarung 7 hineinschauen, verse 9. Vers 9. After these things I looked. Nach diesem sah ich. And behold. Und siehe. A great multitude which no one could count. Eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. From every nation and all tribes and peoples and tongues. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Every nation. Aus jeder Nation. Every language. Aus jeder Sprache. Every tongue. Jede Sprache. Every people. Jedes Volk. All through Africa, all through China, South America, from every type of people. Quer durch Afrika, durch China, durch Amerika, jedes Volk. Before the Lamb, vor dem Lamm, standing before the throne, stand vor dem Thron und dem Lamm, before the Lamb, vor dem Lamm, clothed in white robes, bekleidet mit weißen Gewändern, and palm branches were in their hands, und Palmen in ihren Händen, and they cried out with a loud voice, saying, und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, salvation to our God, das Heil unserem Gott, who sits on the throne. Der auf dem Thron sitzt. And to the Lamb. Und dem Lamm. Verse 12. Vers 12. Verse 11 first, okay. Lesen wir zuerst 11. All the angels were standing around the throne. Und alle Engel standen rings um den Thron. And around the elders. Und die Ältesten. And the four living creatures. Und die vier lebendigen Wesen. And they fell on their faces before the throne and worshipped God. Und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Und sagten, Amen, den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Now watch Amen. Close, verse 13, here it is. Und nun beachtet den Vers 13. And one of the elders answered, saying to me, und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, these who are clothed in white robes, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, who are they? Wer sind sie? And from where have they come? Und woher sind sie gekommen? And I said to him, my Lord, you know. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. And he said to me, und er sprach zu mir, these are the ones who come out of the great tribulation. Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. We'll stop right there. Da wollen wir innehalten. A multitude that could not be counted. Eine Menge, die man nicht zählen konnte. Standing before the throne of God. Sie steht vor dem Thron Gottes. Worshiping God. Sie betet Gott an. Could a massive multitude. Doch riesige Menge. And John is looking on. Und der Johannes sieht das. Who are these? Wer ist das? Wer sind die? These are the ones that came out of the great tribulation. Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis herausgekommen sind. Do you realize who these people are? Ist euch klar, wer diese Menschen sind? Today? Heute? Before the great tribulation begins. Vor der großen Bedrängnis. A major event occurs in the Bible. Da liest man von einem riesigen Ereignis in der Bibel, das geschehen muss. In the Greek it's called harpazo. Im Griechischen ist die Rede von harpazo. In the Latin it's called raptura. Und im Lateinischen heißt es raptura. In English we call it the rapture. Und im Englischen heißt es rapture. And in German it's called. Und im Deutschen Entrückung. Yeah, it's when Jesus Christ returns in the clouds of the air to withdraw or to evacuate his church. So Jesus wird auf den Wolken des Himmels kommen und er wird die Gemeinde von der Erde wegnehmen. Because 7 years of wrath are about to be poured upon the earth. Weil ein 7-jähriger Zorn auf die Erde niedergehen wird. We find this in the book of 1 Thessalonians. Wir finden das im 1. Thessalonicher Brief. Chapter 4 verse 16. Kapitel 4 Vers 16. The trumpet shall sound. Die Posaunen werden erklingen. And the Lord shall descend into the clouds. Und der Herr wird auf den Wolken kommen. And he shall take his people. Und er wird seine Leute hinwegnehmen. We which those which are dead shall rise first. Und diejenigen, die tot sind, werden zuerst aufstehen. We which are alive shall be caught up. Und wir, die wir leben, wir werden hinweggenommen werden. Now think about it. All the Christians are gone. Denkt einmal darüber nach. Alle Christen sind dann weg. We're in heaven with Christ. Wir sind im Himmel mit Christus. We are watching this on the great CNN TV station in heaven. Wir sehen das dann auf dieser großen CNN TV-Station. We're watching everything that happens on the earth. Wir betrachten alles, was da auf der Erde and geschieht. And then there's these people who are coming up. Und dann kommen da gewisse Leute auf. Who are dying in this time. Die sterben dann in dieser major Zeit. Persecution, also eine riesige Verfolgung against God's people at this time. Gegen die Leute Gottes in diesem Zeitraum. Such a hatred against God's people. Es wird solch einen Hass geben gegen die Menschen Gottes. The church is not present. Die Gemeinde ist nicht mehr gegenwärtig. Evil is not restrained. Und das Böse wird nicht mehr zurückgehalten. 2 Thessalonians chapter 2. 2. Thessalonicher 2. Evil is not restrained and evil just runs its course. Das Böse wird nicht mehr zurückgehalten und es wird freien Lauf haben. 144,000 Jewish preachers are preaching across the world. 144,000 jüdische Prediger werden über die ganze Welt verstreut das Evangelium predigen. Und die Leute werden errettet werden. Like popcorn is popping. Wie beim Popcorn, wenn das people are getting saved. Die Leute werden errettet werden. People are putting their faith in Jesus Christ one after another everywhere in the world. Die Leute werden einer nach dem anderen ihren Glauben in Jesus Christus setzen auf der ganzen Welt. And these are the most difficult times in human history. Das sind die schwierigsten Zeiten in der gesamten Geschichte der Menschheit. Cataclysmic events. Lichtige Kataklysmen. The sun darkens, all kinds of meteors and earthquakes and hailstones, unbelievable things. Also die Sonne wird sich verfinstern, es wird Erdbeben geben und es wird Hagelstürme geben. And God is shaking the earth. Und Gott rüttelt diese Erde. He's shaking the unbeliever. Er rüttelt dann Ungläubigen. Out of love. Aus Liebe heraus. It's on the verge, the earth is about to give birth to the kingdom of God. Und es ist knapp davor, die Erde wird diesem Königreich Gottes zur Geburt verhelfen. Christ is about to come, all of creation is groaning this moment. Und Christus wird kommen und die gesamte Schöpfung wird stöhnen in diesem Moment. And people are being saved by the millions. Und Leute werden zu Millionen errettet werden. And you know who those people are? Und wisst ihr, welche Leute das sind? It's very simple. Es ist ganz einfach. those people who are into the millions, if not billions, also diese Leute, und zwar Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, are people that we never reached. Sind Leute, die wir niemals erreicht haben. We tend to think that there's no one else that needs to be saved. Wir haben so die Tendenz zu denken, es gibt niemanden mehr, der errettet werden muss. You know, I've witnessed to so many people. Weißt du, ich habe schon so vielen Zeugnis gegeben. No, nobody's interested. Aber keiner interessiert sich. Are you sure? Bist du dir sicher? As soon as we're gone, sobald wir weg sind, and God starts to shake the earth, und Gott beginnt die Erde da aufzurütteln, millions upon millions of people will give their hearts to Jesus Christ. Werden Millionen und Abermillionen Jesus Christus ihr Leben übergeben. A multitude that is so great you can't count them. Eine Menge, die so groß ist, dass du sie gar nicht abzählen kannst. Yesterday we had a picnic. Gestern hatten wir ein Picknick. At Festus's house. Beim Festus zu Hause. And you know, a guy like Festus. Und ein Mann wie der Festus. You know, he's the kind of guy who likes to invite the unbeliever to mix them with believers. Er ist einer, der lädt gerne die Ungläubigen gemeinsam mit den Gläubigen ein. You know, Festus knows the kingdom is coming. Festus weiß, dass das Königreich kommen wird. Festus knows the time is short. Festus weiß, dass die Zeit kurz ist. Festus knows that the most important thing in the world is to be saved. Und Festus weiß, dass das Wichtigste auf der Welt ist, errettet zu sein. And Festus makes a picnic. Und Festus macht ein Picknick. The highest thought is, aber der höchste Gedanke dahinter ist, who can we lead to Christ? Wen können wir dadurch zu Jesus Christus führen? So interesting yesterday I met Susie Imhoff's parents. Es war so interessant. Gestern Abend habe ich die Eltern von Susie Imhoff getroffen. Her father speaks Slovak. Und ihr Vater spricht Slowakisch. But he spoke this kind of unusual Slovak. Aber er war so ein wenig ungewohntes Slowakisch gesprochen. I thought, are you speaking Czechish? Ich habe mich gefragt, sprichst du im Tschechisch? He says, no, it's Slovak. Er hat gesagt, nein, das ist Slowakisch. Dad, it sounds so familiar to me. Irgendwie ist es mir so vertraut gewesen. Where have I heard this before? Wo habe ich denn das schon vorher gehört? You know where I heard it from? My relatives. Wisst ihr, wo ich es gehört habe? Von meinen Verwandten. He comes from a very particular part of Slovakia where all of my relatives on my father's side came from. Und er kommt aus einer Gegend in der Slowakei, wo alle meine Verwandtschaft auch ist. Like right in there. Und zwar genau dort, I mean, auf der they Gegend. Were neighbors. Das waren eigentlich Nachbarn. And as I spoke to him, it was unbelievable. Und wie ich da mit ihm gesprochen habe, das war unglaublich. Could have imagined this. Ich meine, wer hätte sich das vorstellen können? Then we had a devotional a little later. Und dann hatten wir eine kleine Andacht ein wenig später. I spoke, Pastor Bill spoke. Ich habe gesprochen, Pastor Bill hat he gesprochen. He gave the altar call. Er hat dann einen Aufruf gegeben zur Errettung. Und beide von ihnen haben Christus empfangen. Unbelievable. Unglaublich. Unbelievable. Unglaublich. Like they're in their 70s or so. Meine, sie sind so circa 70. They have great grandchildren. Sie haben schon Urenkel. And they received Christ. Und sie haben Christus angenommen. So I just want to encourage everyone. Also ich möchte jeden hier ermutigen. Let's not have a scarcity mentality. Seien wir nicht furchtsam in unserer Mentalität. Let's have a abundance mentality. Lasst uns eine Mentalität haben, die überschwänglich ist. There are millions. Es gibt Millionen and davon. Millions of people out there. Millionen von Menschen da draußen. If we just came to them und wenn wir einfach zu ihnen and gingen presented the gospel, und das Evangelium verkündeten, they would receive Christ. Dann würden sie Christus annehmen. Millions of them. Millionen and von ihnen. Millions. Und Millionen. I was on the street with Pastor Dragon on Tuesday. Am Dienstag war ich mit Pastor Dragon auf der Straße draußen. We're preaching out there. Wir predigen dort draußen. And you know, I'm so often distracted with administrative details and keeping the building going and this and that and that and this and this. Und ich bin oft so abgelenkt durch all das, was hier im Gebäude vor sich geht und all die Rechnungen und all das Ganze. I can't get to the street like I want to. Und ich kann dann nicht auf die Straße gehen, so wie ich es gerne and möchte. I was there again. Aber ich war wieder dort draußen. Oh, I said, oh man, forgive me, Lord. Und ich habe gesagt, ah, vergib mir, Herr. This is my life right here. Das ist mein Leben hier. Nothing else matters except bringing another soul to your kingdom. Nichts anderes zählt, außer eine weitere Seele in dein Königreich zu bringen. Of course everything else is important. Na klar, alles andere ist auch wichtig. But everything else is basically temporal. Aber alles andere ist doch im Grunde genommen nur zeitlich. We're not taking this building with us. Wir nehmen dieses Gebäude nicht mit uns mit. So we fix it, you know, we fix it so it's comfortable. Also wir reparieren das und richten das so her, dass es eben komfortabel ist. And this and that and we do this and that. Und dies und das und wir machen dies und but das. But our whole life aber unser ganzes Leben is to bring another person to Christ. Ist doch darum bestellt, dass wir eine andere Person wieder zu Christus bringen. And we don't give up. Und wir geben nicht auf darin. We throw our nets again in the water. Wir werfen unser Netz wiederum ins Wasser hinaus. And again in the water. Und wiederum ins Wasser. And we say, "Oh Lord, we fished all night." Und wir sagen, oh Herr, ich habe die ganze Nacht durchgefischt. And we've caught nothing. Und wir haben nichts gefangen. Nobody wants to come to church. Niemand möchte in die Gemeinde kommen. Cast your net on the other side of the pulpit. Nun, werft euer Netz auf der anderen Seite der Kanzel aus. Okay, thy word. Okay, auf dein Wort hin machen wir das. Wow! All these people. All diese Leute. There are millions and millions. Es gibt Millionen und Abermillionen. And the last thing that I thought yesterday. Und das letzte, woran ich gestern gedacht when habe. When Susie said to me, "I want to introduce my parents to you." Als die Susie mir ihre Eltern vorstellen wollte. The very, very, very, very last thought in my mind. Also das allerletzte, was ich woran ich dachte. Is that was the day of salvation for these two. Dass das der Tag der Rettung für diese zwei wäre. Wow. When we get to heaven, und wenn wir in den Himmel gelangen, people are going to come to us, da werden die Menschen auf uns zukommen and thank us, und werden uns Danke sagen, for being a partaker in their salvation. Dass wir einen Anteil hatten im ihrem Errettung, in ihrer Errettung. It was your church. Es war deine Gemeinde, that led me to the Lord. Die mich zum Herrn geführt it wasn't hat. You, but you were part of that church. Du warst es nicht, aber es war deine Gemeinde und du bist Teil dieser Gemeinde. Thank you for supporting. Danke, dass du darin Unterstützung gegeben hast. Ich möchte mit Folgendem abschließen. In September we begin a discovery class. Im September fängt wieder eine Discovery Klasse an. If you're brand new in the church in the last year, also wenn du ganz neu bist hier in der Gemeinde im letzten Jahr gekommen, and you haven't been to Discovery, und du warst noch nicht in diesen Discovery Kurs. Tuesday night at 6:30 or 7 o'clock. Am Dienstagabend um 6:30 Uhr oder 7 Uhr abends. We have a wonderful class just for you. Da haben wir eine wunderbare Klasse einfach für dich. To meet us and new people. Du wirst uns kennenlernen, du wirst andere neue Leute kennenlernen. Und ich glaube, es gibt keinen einzigen, der diese Klasse durchgemacht hat und darüber eigentlich nicht froh war. One, right? How many Wer hat diese Discovery 1 Klasse schon durchgemacht? Okay. How many were happy they took it? Wie viele waren froh darüber, okay. Dass sie das gemacht haben? So, we have a purpose. Also wir haben einen Zweck. As individuals and as a church. Als Individuen und auch als Gemeinde. This kingdom is coming. Dieses Königreich wird kommen. It will have no end. Es wird kein Ende haben. And we know that because God says it. Und wir wissen das, weil Gott es gesagt hat. So I want to thank you tonight for coming. Also ich möchte euch danken, dass ihr heute Abend gekommen seid. I want to encourage you. Und ich möchte euch ermutigen. Be in your Bibles. Seid in den Bibeln zu Hause. Maybe take the book of Daniel. Denkt nach über das Buch Daniel. Read the book of Daniel through. Lest einmal das Buch Daniel durch. Start the book of Revelations. Fangt an bei der Offenbarung. And join Pastor Dragon on the street Monday, Tuesday, Friday or Saturday. Und seid draußen auf der Straße, entweder Montag, Dienstag, Freitag und Samstags. Friday and Saturday. What time? 6 o'clock on the Kärntnerstraße. Auf der Kärntnerstraße. I spoke to a Jewish couple. Ich habe mit einem jüdischen Paar gesprochen. Right from Jerusalem. Und zwar direkt aus Jerusalem kamen gave sie. Them the gospel. Ich habe ihnen das Evangelium mitgeteilt. Their eyes opened up. Ihre Augen haben sich so I said, geweitet. Who, Father Abraham, ich habe zu ihnen gesagt, Vater Abraham, when he offered Isaac, als er den Isaac opferte, does it speak to you? Ich meine, sagt euch das oh, was? Oh, yes, yes. Ja, what obedience, ja. What obedience. Was für ein Gehorsam. What about Isaac? What does he speak to you? Aber was ist mit dem Isaac? Was sagt euch der? I don't know. Ich weiß nicht. Let me tell you what he speaks of. Nun, ich will euch sagen, wovon er spricht. He speaks of God's only Son who went to a cross. Er ist ein Bild für den einzigen Sohn Gottes, der ans Kreuz ging. Who was the Lamb of God, your Messiah. Der das Lamm Gottes war, dein Messias. Baruch Hashem HaMashiach. Baruch Hashem HaMashiach. It goes like this. Baruch Hashem HaMashiach Yeshua, Baruch Hashem HaMashiach. Baruch Hashem Adonai. Right? Blessed be the Lord Jesus, your Messiah. Gesegnet sei der Herr Jesus, dein Messias. And this guy looked at me. Und der Mann hat mich so angeblickt. And I thought, wow, these people can get saved. Ich habe mir gedacht, ja, die sind es, die errettet werden können. This is what we live for. Und dafür leben wir. And when we lead a soul to the Lord, und wenn wir eine Seele zum Herrn führen, we found our purpose in life. Dann haben wir unseren Zweck im Leben erfüllt. Let's pray. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this evening, danke für diesen Abend, for your word, für dein Wort, that's a light to das us, ein Licht ist für uns, gives us direction, es gibt uns Ausrichtung, Motivation, Purpose, und einen Zweck. Thank you so much for your love. Danke so sehr für deine Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. By the grace of God, durch die Gnade Gottes, we'll be bringing ball players to the Ukraine next September. Werden wir in dem kommenden September Basketballer in die Ukraine bringen können, to play on their national TV, um dort vor der nationalen Fernsehanstalt and preach the gospel, zu spielen und auch das Evangelium zu predigen. I have some businessmen that say that they're going to fund all of my outreaches and tours. Ich habe ein paar Geschäftsleute, die mir alle Finanzen geben für diese Touren. Please pray that they'll follow through. Bitte betet, dass die das machen und dass es so wird. We were planning a tour to Cuba. Wir planen auch eine Tour nach Kuba. And my friend from Trinidad called me up one day. Eines Tages hat mich mein Freund aus Trinidad angerufen. Bill, we have to postpone this tour. Und er hat gesagt, Bill, wir müssen diese Tour verschieben. Because this little boy named Elian Gonzalez has washed up on the shores of America. Weil dieser kleine Junge, Elio Gonzalez, heißt er, er ist nach Amerika gegangen. So you just have to be patient. Also du musst Geduld haben. Because the government was going to visit you in Washington. Weil die Regierung wird dich in Washington. The government of Cuba. Also die Regierung Kubas wird dich dort in Washington treffen. But now they have put everything on hold. Aber jetzt haben sie alles zurückgestellt. A few months later, I was on the Beltway of Washington D.C. Also ein paar Monate danach war ich dort in Washington D.C. It was midnight. Es war Mitternacht. My wife Valerie told me that we were almost empty on our gas. Und meine Frau Valerie hat mir gesagt, wir haben bald keinen Benzin mehr. She said, pull over to this exit and get gas. Sie hat gesagt, schau, fahr dort ran, damit wir Benzin kaufen können. Because I'm learning to be a good husband. Und als, nachdem ich ihm lerne, ein guter Ehemann zu sein, I pulled right over. Bin ich rechts rangefahren. I was very surprised. Ich war sehr überrascht. It was really God. Es war nämlich Gott. We went for 8 miles, no gas station. 8 Meilen sind wir gefahren, keine Tankstelle in Sicht. Finally we go to the gas station and I go in to pay. Schließlich gehe ich eben zur Tankstelle hin und ich zahle dort. The front page of the newspaper they were selling said update on Elian Gonzalez. Nun, auf der ersten Seite der Zeitungen, die dort auf der Tankstelle lagen, hieß es neuer Update für Gonzalez. It motivated me to pray to God. Und das hat mich motiviert, zu Gott zu beten. I said, Lord, I know your timing is perfect. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dein Zeitplan ist vollkommen. And you are in, and you are in control. Und du hast die Kontrolle. But show me how to get this tour going again. Aber zeig mir, wie ich diese Tour wieder ins Laufen bringen kann. Please make a way where there is no way. Bitte zeig mir einen Weg, wo es keinen Weg gibt. Show me what to do. Zeig mir, was ich tun soll. And please do it soon. Und mach es bald, bitte. Amen. Amen. I go out to the car. Ich gehe hinaus zum Auto. And my wife Valerie is pointing like this. Und meine Frau Valerie, sie zeigt so hinüber. I look over and there's 2 black limousines. Ich schaue da hinüber und da stehen 2 schwarze Limousinen. I said, where are you from? Und ich frage sie, woher kommt ihr? They said, we are from Cuba. Und sie sagen, wir sind aus Kuba. I said, who are you? Und ich frage sie, wer seid ihr denn? We are the drivers for the ambassador to Cuba, from Cuba. Wir sind die Chauffeure vom Gesandten Kubas. I said, I'm going to take NBA players to Cuba. Ich habe zu ihnen gesagt, ich werde NBA-Spieler nach Kuba bringen. Could you please take my literature to the ambassador? Könntet ihr bitte da meine Unterlagen dem Botschafter geben? They said, of course we will. We love NBA in Cuba. Und sie haben gesagt, na selbstverständlich machen wir das. Wir lieben die NBA in Kuba. The next day I get a phone call. Am darauffolgenden Tag erhalte ich einen Anruf. Hello Bill, my name is Jose Luis Noah. Hallo Bill, mein Name ist Jose Luis Noah. I am the head of religion and sports in Cuba. Ich bin der zuständige Leitende für Religion und Sport in Kuba. I thought to myself, is he joking? Ich habe mich gefragt, macht er einen Witz? They have a category, religion and sports in Cuba. Die haben eine eigene Abteilung für Religion und Sport in Kuba. He said the ambassador has received your literature. Und er hat gesagt, nun der Botschafter hat deine Unterlagen erhalten. He wants to help you with his with your tour. Er möchte dir helfen mit deiner Tour. But he is busy now with the boy situation. Aber er hat jetzt einiges zu tun wegen dieser Situation mit dem Jungen. But I can come visit you now. Aber ich kann jetzt kommen und mit dir sprechen darüber. I said good, come tomorrow and visit me at my church. Und ich habe gesagt, okay, komm am Morgen und besuch mich in der Gemeinde. I took him to our lunch wrap. Ich habe ihn dann zu unserer Mittagspause geführt, wo wir Gesprächsrunden haben. Pastor Love happened to be speaking. Und Pastor Love sprach damals. Then I took him to my office. Dann habe ich ihn in mein Büro genommen, mitgenommen. And we started talking about the basketball tour. Und wir haben dann über diese Basketballtour gesprochen. Then the Lord told me to witness to him. Dann hat mir der Herr gesagt, lege mein Zeugnis ab. And I was hesitant. Und ich zögerte noch. Because I thought he might be communist. Und ich habe mir gedacht, er ist vielleicht Kommunist. If he doesn't like this, und wenn er das nicht mag, it might stop my whole tour. Dann würde dann meine ganze Tour umfallen. And then God reminded me. Und dann hat mich Gott nochmals erinnert. Bill, isn't this what this is all about? Bill, geht's nicht um das? Isn't this your job? Ist das nicht deine Aufgabe? Can't you trust me for this? Kannst du mir darin vertrauen? Yes, I can, Lord. Ja, ich kann das, Herr. Jose, has anybody ever explained to you how you can be sure that you're going to heaven? Jose, hat dir schon jemals irgendjemand erklärt, dass du sicher sein kannst, in den Himmel zu gelangen? His reply was, when I was a little boy, als ich ein kleiner Junge war, I read a book about God. Da habe ich ein Buch über Gott gelesen. But I never really understood. Aber ich habe es eigentlich niemals verstanden. I said, Jose, would you like to know? Und ich habe zu ihm gesagt, Jose, möchtest du das jetzt verstehen? He said, yes, I would. Und er hat gesagt, ja, ich würde das I shared the good news of Christ. Ich habe ihm die gute Nachricht von Christus gebracht. And he said a prayer with me to receive Christ as a Savior. Und er hat dann ein Gebet mit mir gesprochen, um Jesus Christus als Erretter anzunehmen. We became friends. Wir wurden Freunde. Maybe a month or two later. Und vielleicht ein, zwei Monate danach. I'm watching CNN news. Schaue ich mir die CNN Nachrichten an. And here's Fidel Castro with 750,000 Cubans. Und da sehe ich den Fidel Castro mit 750,000 Kubanern. Waving the national flag. Wie sie alle die Nationalflaggen da. And Fidel Castro was in his military fatigues. Und Fidel Castro war in seiner Uniform. He had a cell phone. Und er hatte ein kleines Handy dabei. And he said, "Look, it's Juan Miguel. He's on the phone." Und er hat gesagt, hör zu, das ist Juan Miguel, er ist am Telefon. That's the father of the boy. Das ist der Vater des Jungen. Who came to the United States to take him back. Der ihm in die Vereinigten Staaten reiste, um ihn wieder zurückzuholen. So I turn off the TV. Also habe ich das Fernsehen abgedreht. And I receive a phone call. Und ich habe einen Anruf erhalten. Hello Bill, this is your friend Jose. Hallo Bill, das ist dein Freund Jose. I have a problem. Ich habe ein Problem. I need a place private. Ich brauche einen privaten Ort. With swimming pool, und zwar mit Swimmingpool. For Elion, für Elion. His father, seinen Vater. His mother, seine Mutter. The teachers, die Lehrer. The cousins, die Cousins. The relatives, die ganze Verwandtschaft. The Cuban diplomats, und die kubanischen Diplomaten. And the US Marshals, und die US Marshals. Bill, can you help me, please? Bill, kannst du mir da bitte helfen? I said, well, I do have a pool. Ich habe gesagt, nein, ich habe einen Swimmingpool. Yes, I think I can help you. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. So the day comes and the US Marshals come first to check out the house. Also der Tag kam dann und zuerst kamen die US-Leute. Then the father and the boy come into my driveway. Dann kam der Vater und der kleine Junge da die Einfahrt rein. And I displayed my extensive knowledge of Spanish. Und ich habe da meine großen Spanischkenntnisse angebracht. I said hola. Ich habe gesagt hola. They said hola. Und sie haben auch hola gesagt. I said, where is Jose? Und ich habe gefragt, wo ist der Jose? He's coming. Er wird kommen, er kommt. Jose comes 20 minutes later. Jose kommt 20 Minuten danach. He's out of breath. Er hat keinen Atem. He says, Bill, you have a car and a van. Also er hat gesagt, Bill, du hast doch einen Wagen und einen Van. I said, yes, why? Und ich habe gesagt, ja, warum? I'll explain later. Quick, we must go rescue the Cubans. Ich erkläre dir das später. Komm, wir müssen fahren, wir müssen die Kubaner retten. He said, Bill, every time we leave Washington, a pesky reporter, he follows us and he calls people on the phone to make trouble wherever we go. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn wir von Washington rausfahren, dann verfolgt uns ein Reporter und er ruft dann Leute an und wir haben immer wieder Schwierigkeiten. So we took a quick right two streets back and we lost him. Also haben wir da schnell nach rechts abgebogen, wir haben ihn dann aus also wir haben abhängen Cubans können. Are in the backyard of somebody's house. Und die ganzen Kubaner, sie sind da in Quick Bill, we must rescue them. Komm, wir müssen sie schnell retten. So we go pick all the Cubans into the car, they're all smiling. Also wir fahren dorthin, wir laden all die Kubaner ein und sie lachen Thank alle. God, nobody was home at that other house. Und dank sei Gott, dass da niemand zu Hause war bei diesem Haus. And they came to our house and had a wonderful time. Und sie kamen dann in unser Haus und hatten dort eine wunderbare Zeit. We didn't preach to them. Wir haben ihnen nicht gepredigt. We shared a grace. We shared grace before the food. Wir haben also ihnen Gnade vermittelt. We said, Lord, we know they've been through an ordeal. Und wir haben gesagt, Herr, wir wissen, dass sie was durchgemacht But you have a great purpose for this. Aber du hast einen großen Zweck And you love them very much. Und du liebst sie sehr. Work your plan in their life. Wirke du deine Werke in And ihrem Leben. Send them home with your peace. Und sende sie nach Hause mit deinem Frieden. Amen. Amen. And I saw the father of the boy look at me like Und ich habe gesehen, wie mich der Vater des Jungen angeblickt hat. You're a Christian. Und er hat gesagt, du bist Christ. I like that. Ja, ich mag das. They said it was the first time. Und sie haben gesagt, das war das erste Mal, that they had peace the whole time in America. Dass sie einen Frieden hatten in Amerika die ganze Zeit über. We gave them Cuban food. Wir haben sie bewirtet mit kubanischem Essen. They gave us hugs and kisses when we left. Sie haben uns umarmt und ja, waren freundlich. And the father of the boy Elion said. Und der Vater des jungen Elion hat gesagt. Bill, when you bring the players to Cuba. Bill, wenn du die Spieler nach Kuba bringst. We're all going to greet you at the game. Dann werden wir dich alle begrüßen dort bei dem Spiel. And you know he's in the father now is in the parliament in Cuba. Und ihr wisst, der Vater ist jetzt ein Mitglied des Parlaments in Kuba. And I know God is going to do an amazing thing. Und ich weiß, dass Gott da erstaunliche Dinge tun wird. And the first week of October, und die erste Woche im Oktober, I'm going to Cuba to visit with all the Christian leaders. Werde ich mich nach Kuba begeben und werde dort alle christlichen Führer und Leiter treffen. We can't preach at the games, but we can through the churches. Also wir können nicht während der Spiele dort predigen, aber wir können es über die Gemeinden machen. And God is working a wonderful work down there. Und Gott macht dort eine wunderbare Arbeit. And you know, as you listen to this testimony, und wenn ihr euch diese Zeugnisse anhört, some of you may get very excited. Vielleicht habt da einige ja, von euch aufregende Momente jetzt. And also some of you might get depressed. Und manche werden auch vielleicht depressiv. You might say to yourself, how come I'm not successful with God like that? Fragen sich vielleicht einige, wie ich kann nicht so erfolgreich how come mit Gott sein. Like that? Wieso habe ich nicht solche Zeugnisse zu bieten? I mean, I struggle. Ich habe gerade genug Energie, um meinen Kopf über Wasser zu halten. But success with God is not having testimonies like this. Aber Erfolg mit Gott zu haben bedeutet nicht solche Berichte zu geben. Success with God is having a personal, intimate relationship with Jesus Christ. Erfolg mit Gott zu haben bedeutet eine persönliche, ganz nahe Beziehung mit Jesus Christus zu haben. And allowing him to work in our life in the circumstances that he allows in our lives. Und dass man es zulässt, dass er in die Umstände hineinkommt, in denen wir uns befinden. And that is success with God. Das bedeutet es, Erfolg mit Gott zu haben. And these other things that happen are a byproduct of a relationship with God. Und all die anderen Dinge, die da geschehen, sind nur ein Nebenprodukt dessen, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. John 17:3 says this. In Johannes 17:3 heißt es folgendes. And this is eternal life. Das ist das ewige Leben. That they may know you. Dass sie dich erkennen. The only true God. Den einzig wahren Gott. And Jesus Christ. Und Jesus Christus, whom you have sent. Den du gesandt hast. In the Greek there's two words for the word know. Und im Griechischen gibt es zwei Worte für das Wort wissen oder erkennen. Gnosis and epignosis. Das war das Wort Gnosis und Epignosis. Gnosis is more intellectual knowledge. So Gnosis spricht mehr von dem intellektuellen Wissen. Epignosis is knowledge gained by experience. Und Epignosis spricht von Wissen oder Erkenntnis, das man durch die Erfahrung erlangt. Let me give you an example. Ich will euch ein Beispiel geben. Someone may say to you, Mrs. Prokop is a godly woman who loves people. Jemand sagt vielleicht zu euch, nun, die Frau Prokop ist eine ganz göttliche Frau, if you don't die den Menschen know her, Liebe entgegenbringt. You say, I believe that. Also wenn ihr sie nicht kennt, sagt ihr vielleicht, ich glaube das. True. Ja, das ist vielleicht wahr. But maybe if you're going through something, aber wenn ihr vielleicht gerade was durchmacht and you think, I can't approach her now, I have problems. Und ihr denkt euch, ich kann jetzt nicht zu ihr gehen, ich habe Probleme. I can't impose upon her. Ich kann mich jetzt nicht mit ihr auseinandersetzen. But when she accepts you unconditionally, aber wenn sie euch annimmt ohne Bedingungen and she loves you with Christ's love, und euch mit der Liebe von Christus entgegentritt, and your life has changed. Und euer Leben eine Veränderung erfährt. You come to know Mary as a godly wife by experience. Dann werdet ihr erfahren, dass die Mary eine göttliche Frau ist durch diese Erfahrung. You understand the difference. Versteht ihr den Unterschied? And that's how God wants us to know him. Und genau so möchte Gott, dass wir ihn kennenlernen. The Bible says that God is love. In der Bibel heißt es, dass Gott Liebe ist. But he wants us to experience that love. Aber er möchte, dass wir diese Liebe erfahren. The Bible says that he'll deliver us from every trial. In der Bibel heißt es, dass er uns von jeder Bedrängnis befreien but wird. He wants us to experience that. Aber er möchte, dass wir das erfahren. And God cannot deliver us from a trial that we're not in. Und Gott kann uns nicht aus einer Bedrängnis retten, in der wir uns nicht befinden. The devil says if you were a success with God, you wouldn't be having these troubles. Und der Teufel sagt, nun, wenn du Erfolg bei Gott hast oder mit Gott hast, dann wirst du diese Schwierigkeiten nicht erleben. And God says, I've allowed these things to happen, so you'll come to me. Und Gott sagt, ich habe diese Dinge zugelassen, damit du dann zu mir kommst, dass du dann von mir erhältst, was du brauchst. Und ich werde dich aus diesen Schwierigkeiten herausbringen. Not just that you'll know me, nicht, dass du mich bloß erkennst, but so that others will know me. Sondern auch, damit andere mich kennenlernen. Because when they watch you in your trouble, which is impossible, weil wenn die sehen, wie du in deinen Bedrängnissen bist, and they see your confession that you're trusting in Jesus Christ. Und sie sehen deine Bekenntnis, dass du Jesus Christus vertraust. They may mock at first. Dann werden sie vielleicht zuerst spotten. But when they see the end result and you're delivered. Aber wenn sie das Endergebnis sehen und wie du befreit wirst. They're going to know that your God is God. Dann werden sie wissen, dass dein Gott wahrhaftiger Gott ist. God wants us to know him by experience. Gott möchte, dass wir ihn durch die Erfahrung kennenlernen. I'd like to say today that there'd be shortcuts. Ich möchte sagen zu denen, die glauben, es gibt Abkürzungen. No shortcuts. Es gibt keine Abkürzungen. The very things in your life tonight that bother you. Das, was dich heute Abend bedrückt in deinem Leben, have been put there by your loving Father. Wurde durch deinen liebenden Vater genau in dein Leben gestellt. Not to hurt us. Nicht um uns zu verletzen. Not to break us. Nicht um uns zu zerbrechen. But to make us. Sondern um uns zu bauen. And to work proven character into our life. Und um einen Charakter zu entwickeln in unserem Leben. And when it's the right time. Und wenn die Zeit die richtige ist, at the right place, zum richtigen Zeitpunkt und richtigen God's Ort, glory, zu Gottes Herrlichkeit, he does something magnificent for us. Macht er etwas ganz Erstaunliches für uns. We get the benefit, wir erhalten das Lob. We're changed on the inside, wir werden innen drinnen geändert. And God gets all the glory. Und Gott wird aber die Herrlichkeit erhalten. I like to share how I an example of how I came to know God by experience. Ich möchte euch noch mitteilen, wie ich durch die Erfahrung zu Gott gefunden habe. When you're a missionary, wenn du Missionar bist, you usually have to raise your finances. Dann musst du üblicherweise schauen, wie du die Finanzen zusammenbekommst. Sometimes that's difficult. Und manches Mal ist das schwierig. Sometimes you have to make a decision. Do we go on? Und manches Mal musst du Entscheidungen treffen. Or do we stop? Werden wir jetzt weitergehen oder hören wir auf damit? One day I was leaving my house in Baltimore to drive to Boston. Nun, eines Tages fuhr ich von Baltimore weg nach Boston hinauf. A 7-hour drive. 7 Stunden Fahrzeit. To go minister to the Boston Celtics players for the weekend. Um den Celtic Players in Boston eben Zeugnis zu geben. Und my wife runs out the door at 7 a.m. Um 7 Uhr in der Früh, meine Frau Bill, I forgot to tell you. Und sagt noch, Bill, ich habe vergessen, dir was zu sagen. We have a problem. Wir haben ein Problem. We need $2,000 by Monday. Wir brauchen am Montag $2,000. Or we're in big trouble. Oder wir haben große Schwierigkeiten. I thought to myself, thanks a lot. Ich habe mir gedacht, thanks, danke. God, I don't have time to worry about this. Gott, ich habe keine Zeit, mich um das zu kümmern. Get up to Boston. Ich muss jetzt hinauf nach Boston. Whatever it is, please take care of it. Also was das auch immer ist, bitte kümmere du dich drum. I went up to Boston for 2 games and had a wonderful time. Ich bin hinauf nach Boston. Dort waren 2 Spiele und ich hatte eine wunderbare Zeit. I'm driving back on Sunday afternoon through Connecticut. Ich fahre am Sonntagnachmittag durch Connecticut durch. And all of a sudden, I remembered that what my wife had said. Und ich habe mich aber erinnert an das, was meine Frau gesagt hat. So as a good Christian, als guter Christ eben, I started to think of the scriptures. Habe ich eben in der Schrift nachgedacht. Don't worry about anything. Sorgt euch um nichts. Seek the kingdom of God first, and all these other things shall be added unto you. Sucht zuerst das Königreich Gottes, und alles andere wird hinzugefügt werden. Cast your care upon him, because he cares for you. Werft eure Sorgen auf ihn, weil er sorgt für euch. It wasn't working. Aber es hat nicht funktioniert. My emotions weren't buying it. Meine Emotionen haben mir das nicht abgekauft. Then I started to feel guilty. Also habe ich mich schuldig gefühlt. And I started to think, maybe I could borrow some money. Und ich habe dann gedacht, nun, vielleicht kann ich mir irgendwo Geld leihen. Borrow from whom? Borgen von wem? Maybe I can sell something. Vielleicht kann ich was verkaufen. I said, sell what? Ich habe mir gedacht, was soll ich verkaufen? I need this money tomorrow morning. Ich brauche das Geld ja morgen in der Früh. So then I had a little talk with myself. Also sprach ich ein wenig mit mir selbst. Do you really believe those scriptures that you are quoting in your mind? Glaubst du wirklich an die Schrift, die du jetzt da rezitiert hast, in verschiedenen Gedanken? Where God says not to worry. Wenn Gott eben sagt, sorge and dich. And cast your cares on him, for he cares for you. Und wirf deine Sorgen auf ihn, er sorgt ja für dich. And that as we seek the kingdom of God first and his righteousness, that all these other things shall be added unto us. Und wenn wir uns zuerst um das Königreich Gottes sorgen, dass all die anderen Dinge hinzugefügt werden. Do you really believe that, Bill? Glaubst du das wirklich, Bill? I said, yes, I do. Ich habe gesagt, ja, what are you going to do about it? Nun, was ist this dann? Is what I'm going to do about it, God. Ich werde Folgendes tun, Gott. If the money is not there tomorrow, I'm going to trust you anyways. Wenn das Geld morgen früh nicht da ist, werde ich dir dennoch you vertrauen. You are trustworthy. Du bist vertrauenswürdig. Your word is true. Dein Wort ist wahrhaftig. So I give it to you. Also ich übergebe Amen. Dir das. Amen. And you know what? Und wisst ihr was? For an hour I was getting more nervous just trying to quote those scriptures. Eine Stunde lang wurde ich immer nervös einfach und habe diese when I really gave it to God, diese Schrift eben versucht and zu didn't zitieren. Care what was gonna happen. Aber wie ich es dann wirklich Gott übergeben a habe, peace came over my heart. Ist dann ein Friede in mein Herz eingekehrt. The peace that passes all understanding. Ein Friede, der jedes Verständnis übersteigt. I said, that's a neat experience. Und ich habe gesagt, das ist eine Erfahrung, that's what die ich the Bible brauche. Talks about. Das ist das, wovon die Bibel spricht. Ich habe gesagt, ich werde meine Frau anrufen und ihr erzählen über diese neue Erfahrung, die ich mit Gott hatte. Und ich werde meine Frau anrufen, habe ich mir gedacht, und ihr sagen, welche Erfahrung ich mit Gott jetzt gemacht habe. Und den ganzen Weg eben in Connecticut. And I call up Valerie. Says Valerie, I had this neat experience with God. Let me tell you about it. Und ich habe dann die Valerie angerufen und habe gesagt, Valerie, ich habe diese Erfahrung mit Gott gemacht in dieser Not. She said, well, I had a neat experience too. Can I go first? Und sie hat gesagt, ich habe auch solch eine Erfahrung gemacht in dieser Not. Kann ich das zuerst? I said, go ahead. Und ich habe gesagt, ja, fang an. You remember I told you about that money? Weißt du, ich habe dir doch erzählt von diesem Geld. Yes. Ja. Well, I just started to go around the living room and praising God, and I had my hands over my head. Nun, ich bin da im Wohnzimmer herumgegangen, habe Gott gepriesen, habe meine Hände gehoben. And remember when we first moved from Massachusetts to Baltimore? Und erinnerst du dich noch, als wir von Massachusetts nach Baltimore gezogen sind? And they messed up our forwarding mail for 6 months. Und sie haben unsere Post von Florida dann so spät gesandt. Well, yesterday 6 months worth of mail came all at once. Nun, die ganze Post, die da 6 Monate ausblieb, ist jetzt gekommen. And guess what was in the mail? Und rate mal, was da drinnen war in dieser Post. A check for $2,000. Ein Scheck, $2,000 wert. I said, that's amazing. Ich habe gesagt, das ist erstaunlich. But God showed me what the real miracle was. Aber Gott hat mir dann das wirkliche Wunder gezeigt. You noticed that he didn't let me know that that check was there till I obeyed God. Euch ist klar, Gott hat mir diesen Scheck, also hat mir nichts von diesem Scheck erzählt, bis ich eben Gott gehorsam war. When I said, hey, even if it's not there, I trust you with it. Erst wie ich gesagt habe, auch wenn das Geld nicht da ist, ich vertraue dir dennoch. He'd already had it for 6 months. Er hat es ja schon 6 Monate lang vorhergesorgt gehabt. God probably said, what's the big deal? Und Gott hat vielleicht gesagt, na, was I've ist denn had das the check for 6 months. What are you nervous about? Ich habe den Scheck schon seit 6 Monaten ausgestellt, warum bist du so nervös? When Abraham didn't have to offer up his son Isaac, als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte, there was a ram already there for the sacrifice in a bush. Da war dieser wieder bereits im Busch gefangen dort für das Opfer bereit. God has everything under control. Gott hat alles unter Kontrolle. There's things today that bother us. Und da gibt's Dinge, die uns natürlich stören. There's things in our lives we've given up on. Und es gibt Dinge in unserem Leben, da haben wir bereits aufgegeben. And God's attitude is, I've already had the answer. Und Gott sagt aber, ich habe doch schon die Antwort bereit. Well, why don't you do it for me, God, then, if you've got the answer? Nun, warum machst du es dann nicht für mich, Gott, wenn du schon die Antwort da hast? Because I care more about you knowing me. Weil mir einfach wichtig ist, dass du mich kennenlernst. I want you to know me by experience. Ich möchte, dass du mich durch die Erfahrung kennenlernst. I want a dying and lost world to know me. Ich möchte, dass diese verlorene und sterbende Welt mich kennenlernt. Und ich bin nicht sentimental. So I want you to trust me. Ich möchte, dass man mir vertraut. I don't want you to quit. Ich möchte nicht, dass du aufgibst. I want you to stand on the word of God. Ich möchte, dass du auf dem Wort Gottes stehst. And prove me. Und dass du mich darin beweist. And see if I won't take care of every problem you have. Und du wirst dann sehen, ob ich mich nicht um all die Probleme kümmere, die du hast. But I'll do it my way. Aber ich mache es auf meine Art. In my time. Und zu meiner Zeit. For my glory. Zu meiner Herrlichkeit. What are you going to do, church? Was werdet ihr tun, Gemeinde? Individuals with marital problems today. Ihr Individuen und wenn ihr Eheprobleme habt, financial problems, finanzielle Probleme, maybe you're a little weary, you've become a Christian, vielleicht habt ihr da Sorge über euer Christsein. You're not too excited about some of the things God allows in your life. Und ihr habt seid nicht gerade erfreut über gewisse Dinge, die Gott in eurem Leben zulässt. And God said, hey, if I wasn't gonna take care of you, I guess you'd have a point of view. Nun, Gott sagt, wenn ich mich nicht um euch kümmere, dann ja. But the Bible says that many are the afflictions of the righteous. Aber in der Bibel heißt es, der Gerechte wird viele Anfechtungen erleiden. But God delivers us from every single one of them. Aber Gott rettet uns aus jeder einzelnen Anfechtung. So in conclusion. Nun im Abschluss. I'd like to encourage you today. Ich möchte euch ermutigen heute. You are a special church. Ihr seid eine besondere Gemeinde. You have a special pastor. Ihr habt einen besonderen Pastor. We have an awesome God. Wir haben einen wunderbaren Gott. We have an awesome privilege to take it to the next level. Und wir haben das außergewöhnliche Vorrecht, den nächsten Schritt zu machen. To know God the way He wants to be known. Und Gott so kennenzulernen, wie er möchte, dass wir ihn kennenlernen. To allow Him to work in the circumstances that He's allowed in our life. Wenn wir es zulassen, dass er in unsere Umstände, in unsere Lebensumstände hineinkommt, and to start to view God and view ourselves like God views it. Und einfach auf Gott und auf uns selbst zu blicken, so wie er auf uns blickt. God says we're righteous. Gott sagt, wir sind gerecht gemacht. We can do all things through Christ who gives us the strength. Wir können alles tun durch Christus, der uns die Kraft gibt. Und er wird seinen Auftrag erfüllen. As we go forward, wenn wir hinausgehen, not in the absence of problems and trials, nicht wenn es keine Probleme gibt und Versuchungen, but in the midst of them, sondern inmitten der Bedrängnisse. And God's timing is perfect. Und Gottes Zeitplan ist vollkommen. When Moses was at the Red Sea, als Mose vor dem Roten Meer stand, for a brief moment it looked like disaster. Einen kurzen Moment hat es da ausgesehen wie ein Desaster. But God was saying, I'm going to kill two birds with one stone. Aber Gott hat gesagt, ich werde zwei Vögel mit einem Stein töten. Very good with that interpretation. He opened up the Red Sea just enough time for Israel to get through it on the dry land and then drown the enemy at the same time. Er hat das Meer geteilt, so dass Israel durchziehen konnte und danach dahinter die Feinde getötet wurden. So with that, let's close in a word of prayer. Also wir wollen mit diesen Gedanken abschließen mit einem Gebet. Lord, we praise you tonight. Herr, wir preisen dich heute Abend. You're an awesome God. Du bist ein wunderbarer Gott. You love us so personally. Und du liebst uns in so persönlicher Weise, auf so persönliche Weise. And our desire is to love you back personally. Und wir wünschen uns auch, dich persönlich zu lieben. Thank you for your amazing grace, Lord. Danke für deine erstaunliche Gnade, Herr. That allows us to stumble and fall. Die es uns gestattet, dass wir fallen und stolpern. But encourages us to learn. Die uns aber auch ermutigt zu lernen. And to obey you. Und dir zu gehorchen. And to serve you. Und dir zu dienen. And to love you. Und dich zu lieben. And to love the lost like you do. Und die Gesetze so zu lieben, wie du es liebst. Enough to put them first above ourselves. Und einfach. And if there's somebody here today with all heads bowed and eyes are closed. Also die Verlorenen zu lieben und sie voranzusetzen. Wenn heute Abend jemand hier ist, der nicht errettet ist. And you are very excited today. Und du bist heute Abend sehr gespannt. You're excited about what you heard about Jesus Christ. Du bist nun sehr aufgeregt über das, was du gehört hast über Jesus Christus. How personal and loving he is. Wie persönlich und liebevoll er ist. And you'd like to know him as your savior. Und du möchtest ihn als deinen Erretter kennenlernen. And you understand that it's a free gift. Und du hast erkannt, dass das ein freies Geschenk ist. You can't earn heaven by being good. Du kannst den Himmel nicht erwerben, indem du Gutes tust. Because we can't be good enough. Weil wir können nicht gut genug sein. I invite you to say this prayer quietly in your heart. Ich möchte dich dazu einladen, dieses Gebet still in deinem Herzen zu beten. As I pray it out loud. So wie ich es laut vorbete jetzt. Say this prayer. Sag folgendes Gebet. Dear Jesus. Lieber Jesus. I need you tonight. Ich brauche dich heute Abend. I know that I'm a sinner. Ich weiß, dass ich Sünder bin. But I thank you. Aber ich danke dir. For dying on a cross. Dass du am Kreuz gestorben bist. And taking away all of my sins. Und dass du dadurch alle meine Sünden weggenommen hast. So that I can know you forever. So dass ich dich für alle Ewigkeit kennenlernen darf. And as of right now. Und jetzt. I accept you as my personal savior. Möchte ich dich als meinen persönlichen Erretter annehmen. And I thank you, God. Und ich danke dir, Gott. That you promised me heaven as a gift. Dass du mir den Himmel als Geschenk versprochen hast. And Lord, allow me to know you by experience. Und Herr, lass es zu, dass ich dich in der Erfahrung kennenlerne. Like Pastor Bill was talking about. So wie der Pastor Bill das gesprochen hat heute. With all heads bowed and eyes are closed. Mit allen Köpfen, die geneigt sind und mit den Augen, die geschlossen sind. If you said that prayer and trusted Christ tonight, wenn du dieses Gebet heute Abend gesprochen hast und Christus vertraust, just slip up your hand real quick and then put it down again. Dann heb einfach deine Hand und gib sie auch gleich wieder runter. Nobody's looking. Niemand schaut zu. Just put your thank you for that hand. Thank you for that other hand. Anybody else? Danke für diese Hand. Thank you for that hand. Danke those hands. Hand. Thank you. Anybody else? Ist noch jemand da? You're a wonderful God, Lord. Du bist ein wunderbarer Gott, Herr. You use us. Du verwendest uns. You save us. Du errettest uns. We give you all the praise, honor and glory. Wir wollen all die Ehre und Herrlichkeit dir geben. In Jesus' name, amen.